Meine Damen und Herren, Startnummer 2, Platz Nummer 3, Telefon. 112, ein im Sinn, 3 hoch, 4 runterholen. Es gibt eine Scheibe momentan, die geht ab, ist der Renner in Deutschland, ist auch in den Charts bereits unter die Top 10 auf Platz 8, wird verkauft 100.000 Mal. Das Ganze nennt sich der deutsche Hitmix. Sturm, der wehte da mit Macht. Plötzlich bin ich aufgewacht. Ich war noch ein Junge und grad 7. Unten da flog die Tür. Ich zog vor Angst die Decke ran zu mir. War das der Klabautermann? Doch Mutters Stimme sagte leise dann: Es war nur der Wind. Noch weiter sehen. Wir kennen uns schon ziemlich lang, doch mehr war bei uns nicht bisher. Warum schaust du mich jetzt so an, als wenn heute alles anders wäre? Ich weiß nicht, was mit dir passiert ist, dass du jetzt doch so nah bei mir bist. Lauf dir lang schon in Gedanken hinterher. Ich hab noch nie so klar. Sie sieht mich an und kommt mir entgegen. Ja, das ist dieser Blick. An diese Augen denk ich noch gern zurück. Hab dich schon. Hast du dich nur rumgedreht? vergesse ich nie die Nacht, in der ich dich verlor. Hab mich damals stark gefühlt, doch ich mach mir nichts mehr vor. Sag mir doch irgendwann, dass du ein bisschen Sehnsucht kriegst und dir's wieder vorstellen kannst, dass du in meinen Armen liegst. Ich lieb dich noch immer, es ist nicht leicht, allein zu sein. Ich lieb dich noch immer, kann nichts dagegen tun, denn mein ganzes Leben ohne dich, glaube mir, das schaff ich nicht. Ich lieb dich noch immer, mit dir war's wunderschön. Ich sprach zum Ober mit leisem Ton. In meine Kehle brannte schon. Oh, bitte ein helles. Das ist jetzt fast schon eine Stunde her. Die Blumenvase auch schon leer. Wie auf Hawaii fühle ich mich hier. Hier gibt's kein Bier. Ich weiß nicht, wo der wohnt und warum der das nicht kann. Ich sitz hier mit meinen Freunden und der Ober kommt nicht ran. Und seit ewiger Zeit bestell ich hier ein helles. Helles! Oberzacken, helles! Fast jedes Mal sah ich ihn auf seiner Tour. Ich winkte ihm zu, doch er lächelte nur. Es ist schwer, warum kriegen wir denn hier kein helles? Die Krise, ich krieg hier kein Bier. Oh, krieg hier kein helles. Warum hab ich denn wohl diese Lage bestellt? Sieht er denn nicht, wie sehr uns das quält? Ich seh das Lächeln auf seinem Gesicht. Nur ein Bier bringt er nicht. Ich weiß nicht, wo der rumt und warum der das nicht kann. Ich sitz hier mit meinen Freunden und der Ober kommt nicht ran. Und seit ewiger Zeit bestell ich hier ein helles. Helles! Oberzacken, helles! Fast jedes Mal sah ich ihn auf seiner Tour. Ich winkte ihm zu, doch er lächelte nur. Es ist schwer, warum kriegen wir denn hier kein helles? Hier mit meinen Freunden und der Ober kommt nicht ran. Und seit ewiger Zeit bestell ich hier ein helles. Helles! Oberzacken, helles! Fast jedes Mal sah ich ihn auf seiner Tour. Ich winkte ihm zu, doch er lächelte nur. Es ist schwer, warum kriegen wir denn hier kein helles? Helles! Oberzacken, helles! Ich weiß nicht, wo der Wund und ich kann, ich sitz hier mit meinen Freunden und der Ober kommt nicht ran. Und seit ewiger Zeit bestell ich hier alles. Und gebaut wie ein Manta, always ultra super light. Gib's mir Schütz, okay, OB, und die Kugel von Rocher, schwimmst mit mir in Milch zu zweit. Du bist meine Dosensuppe, meine rosa Barbie-Puppe, lass mich doch auf deinen Wunder. Drücken, dein Hanuta-Nüsschen pflücken, das freut meinen Früchtezwerg. Komm, sei meine lila Kuh, Mon Cheri, zu jeder Zeit, für dich geh ich meinen Wald. Komm, sei meine lila Kuh, ich weiß, was dich bei Laune hält, ich weiß, was dir gefällt. Die längste Praline der Welt. So lang, so extra lang. Du bist stark, meine Krönung. Komm, nimm hab dich zum Fressen gern. Du bist mein sonniges Geheimnis, weil du reiner noch als rein bist. Mit dem Duft der großen weiten Welt. Ohren tief und aromatisch, saugaktiv und hautsympathisch. Nur das Beste für mein Geld. Für dich geh ich meinen weit. Komm, sei meine lila Kuh. Komm, sei meine lila Kuh. Ich weiß, was dich bei Laune hält. Ich weiß, was dir gefällt. Die längste Praline der Welt. Du bist knusprig, kross, faltenfrei, recycelbar und viskastreu. Gaumenmilch funktionsverpackt, sonnentauglich, saugezackt. Dein Aroma wunderbar, bist biologisch abbaubar. Du bist schlank wie Cola Light in deinem neuen Quellekleid. Tja, man gönnt sich ja sonst nichts. Zu Risiken und Nebenwirkungen dieses Liedes essen Sie die Packungsbeilage oder Ihren Arzt oder Apotheker. Komm, sei meine lila Kuh. Mon chéri, zu jeder Zeit, für dich geh ich meilenweit. Komm, sei meine lila Kuh. Komm, sei meine lila Kuh. Ich weiß, was dich bei Laune hält. Die längste Praline der Welt. Komm, sei meine lila Kuh. Lila, lila Kuh. Nur du, nur du, nur du. Sei doch meine lila Kuh. Komm, sei meine lila Kuh. Ich weiß, was dich bei Laune hält. Die längste Praline der Welt. Komm, sei meine lila, lila, lila Kuh. Nur du, nur du, nur du. Sei doch meine lila Kuh. Komm, sei meine lila Kuh. Komm, sei meine lila. Ich weiß, was dich bei Laune hält. Ich weiß, was dir gefällt. Die längste Praline der Welt. Und halt. das war nur falscher Alarm. Es war nur der Wind, mach die Augen zu, so wie als Kind. Morgen früh wird's weitergehen und du wirst sehen, die Welt wird sich nur für uns drehen. Es war nur der Wind, ganz allein, davon stirbt die Welt niemals ein. Komm und nimm mich in den Arm und halt mich warm, das war nur falscher Alarm. Es war nur der Wind, mach die Augen zu, so wie als Kind. Morgen früh wird's weitergehen und du wirst sehen, die Welt wird sich nur für uns drehen. Es war nur der Wind. Na, na, na. Alles gut. Kreide, Bleistift, Erd, so Flasche. ließ das Mädchen einfach stehen, kam zu mir und wollte wissen, wie soll es nun weitergehen? Ich sagte, spring über deinen Schatten, Tommy, lass ihn nicht im Stich. Zeig ihr, dass du ein Mann bist, der zu allem steht. Spring über deinen Schatten, Tommy, denk nicht nur an dich. Alles gab sie dir doch schon, laufe nicht davon. Doch er wollte davon nichts wissen, zog in eine andere Stadt. Und wir waren überzeugt, dass er sie längst schon vergessen hat. Doch sein Mädchen, das war tapfer, und als sie das Kind bekam, sah man auf den ersten Blick, dass es der Sohn von Tommy war. Plötzlich wie er einst verschwunden, tauchte Tommy wieder auf. Ich dachte, das ist Schicksal, nun nimmt alles seinen Lauf. Ich sagte, spring über deinen Schatten, Tommy, lass ihn nicht im Stich. Zeig ihr, dass du ein Mann bist, der zu allem steht. Spring über deinen Schatten, Tommy, denk nicht nur an dich. Nun hast du doch einen Sohn, lauf nicht mehr davon. Tommy konnte sich nicht entscheiden, denn er war viel lieber frei. Und so half ich ihr aus Freundschaft, mir waren die beiden nicht einerlei. Und als Freundschaft wurde Liebe, heute sind wir längst ein Paar. Niemals war ein Tag so schön, wie es der Tag unserer Hochzeit war. Als wir aus der Kirche kamen, da stand plötzlich Tommy da. Und er gratulierte traurig und er war den Weinen nah. Sie sagte, spring über deinen Schatten, Tommy, trag es wie ein Mann. Deine Chance und hast sie vertan. Eines, das sollst du wissen, Tommy, bist du auch allein. Ehre deinem Sohn. Ein guter Vater sein. Spring über deinen Schatten, Tommy, wie ein Mann. Du hattest deine Chance und hast sie vertan. Eines, das sollst du wissen, Tommy, bist du auch allein. Ich werde deinem Sohn ein guter Vater sein. Spring über deinen Schatten, Tommy, trag es wie ein. Meine Barbara, was mir an alles ist wieder hin. Großer Häuptling, schwarzer Adler, war der König der Berlin. Sie war seine schönste zuerst gesehen. Rote Feder, schwarzes Haar, blaue Augen, wunderbar. Rote Lippen, stolzer Blick, weit ist der Weg zurück. Rote Feder, schwarzes Haar, blaue Augen, wunderbar. Rote Lippen, stolzer Blick, weit ist der Weg zurück, weit ist der Weg zurück. Ja, ja, so blau, blau, blau blüht denn sie, wenn beim Alpenglüh wir uns wiedersehen mit ihren roten Lippen, fing es an, die ich nie vergessen kann. Sonntags früh um vier die Sonne aufgeht und das Schweizer Madel auf die Alm aufgeht, bleib ich ja so gern am Wegrand stehen, ja stehen, denn das Schweizer Madel sang so. Wiedersehen mit ihren roten Lippen, fing es an, die ich nie. Vergessen kann, ja, ja, so blau, blau, blau blühten sie ja, wenn beim Alpenglüh wir uns wiedersehen mit ihren roten Lippen, fing es an, die ich nie. Alles nur gelogen, also glaub. 20 und Frau nie über 30. Sportler sind nicht gedopt. Models sind billig und Männer immer willig. Die Kernkraft ist bestens erprobt. Dummheit ist Größe, ein Asylant ist böse. Orgasmus ist, wenn man stöhnt. Hippies sind Fixer, Politiker wie wie Freunde. Ach, ich find's so schön. Immer cool drauf, immer null Problem. Immer rosa Brille, sehr angenehm. Immer cool am Start, immer vorne weg. Immer Richtung Sterne mit der Schnauze im Dreck. Immer cool drauf, immer gut dabei. Immer alles Roger. Schönen Tag.